Erfurt, 26. April 2002. Um 10.46 Uhr betritt der damals 19-jährige Robert Steinhäuser das Gutenberg-Gymnasium. Mit einer Sporttasche geht er ins Sekretariat und beginnt einen der folgenschwersten Amokläufe an einer deutschen Schule. 16 Menschen starben, anschließend tötete er sich selbst. Seither diskutieren Fachleute viel über Prävention. Und die beginnt, sagt Jens Hoffmann, Leiter des Instituts für Psychologie und Sicherheit in Aschaffenburg, häufig bei den Medien. Der Hintergrund davon scheint eine Art Ansteckungseffekt durch die Medien zu sein, dass man durch eine solche Tat internationale Aufmerksamkeit erregen kann, dass man jemand ist danach und dass jugendliche Schüler sozusagen, die sich verzweifelt und wütend fühlen, die einen Hass haben, dadurch wissen, durch diese Identität des Amokläufers in der Schule sind sie jemand und werden unsterblich werden. Das klingt nach Medienschelte, in diesem Fall könnte aber tatsächlich etwas dran sein. Nur wenige Stunden vor dem Amoklauf in Baden-Württemberg gab es auch im Bundesstaat Alabama einen Amoklauf. Im Internet war diese Meldung sofort zu lesen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schüler darüber den letzten Impuls bekommen hat. Allerdings steht ein solcher Amoklauf meist erst am Ende eines langen Prozesses, in den einzugreifen es immer wieder Möglichkeiten gibt, vorausgesetzt, man erkennt und versteht die Warnsignale. Ganz früh steht eine Beschäftigung mit solchen anderen Gewalttätern. Die nächste Stufe ist dann schon Planung, Vorbereitung. Da sehen wir manchmal Zeichnungen, Todeslisten und solche Sachen. Oder wenn sie anfangen, sich bestimmte Kleidungsstücke zu kaufen, schwarze Trenchcoats, auf einmal einen anderen Kleidungsstil haben, auf einmal in so einer Camouflage-Armeekleidung auftauchen, Irokesenschnitt und vorher war nichts gewesen, dann sollte man möglicherweise hingucken, wenn sie anfangen, persönliche Gegenstände zu verschenken, eine sogenannte Abschiedshandlung, weil sie eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen haben. Oder, das ist dann oft sehr, sehr nah dran, wenn sie sagen, am Mittwoch wird was passieren, da werde ich die Lehrerin umbringen oder sagen, hör zu, komm da besser mal nicht in die Schule. Fachleute diskutieren aber auch andere Warnsignale. Der freie Zugang zu Waffen etwa, psychiatrische Erkrankungen oder gewaltverherrlichende Computerspiele. Ob sie einen Amoklauf fördern oder gar auslösen, ist aber umstritten. Professor Joachim Kersten von der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster. Ob das gut ist für Jugendliche oder nicht, ist damit nicht entschieden. Aber dass Computerspiele irgendeine Beziehung zum Amok haben, kann man sicher abweisen. Amok gibt es wahrscheinlich, solange es Menschen gibt. Wir kennen ja die alten normannischen Berserkergänge. Die malaiischen Amokläufe sind historisch überliefert seit dem 14., 15. Jahrhundert. Und da gab es, soweit ich weiß, keine Computerspiele. Mittlerweile bieten viele Bundesländer ihren Lehrern Hilfe an. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Barbara Sommer hat schon 2007 ein Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit an Schulen angekündigt. Notfallkonzepte etwa, die den Umgang mit Krisensituationen wie Amokläufen erleichtern. Hessen veranstaltet Seminare und Verhaltenstrainings. In Baden-Württemberg wurden sogar schon 2006 alle Schulen dazu verpflichtet, Krisenteams einzurichten. Damit alleine ist es aber nicht getan, sagt Hoffmann. Er fordert einen offenen und respektvollen Umgang der Schüler untereinander. Sie müssen Mitschüler mit an Bord holen in Schulen. Es führt kein Weg an Mitschülern vorbei, weil die erkennen solche Warnsignale. Was ganz wichtig ist, sie dürfen das nicht in dem Thema Prävention von Amokläufen aufhängen, sondern sagen, es gibt erstmal bestimmte Dinge, die an unserer Schule nicht toleriert werden, wie Gewaltdrohungen oder Zeigen oder Mitbringen einer Waffe. Und da muss jemand Bescheid bekommen. Und das andere ist, dass sie sagen, es geht um Krisensignale. Wir wollen mitbekommen, wenn ein Schüler in der Krise ist, verzweifelt, wütend ist, wir wollen gucken, was da los ist und schauen, wie wir denen helfen können. Vielleicht ist es dafür notwendig, das Umfeld für die Schüler anders zu gestalten. Lehrer, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch erziehen. Schulen, die dafür Raum bieten. Schließlich Eltern, die die Entwicklung ihrer Kinder beobachten und begleiten. Was sich immer mehr durchsetzt, und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, sind sogenannte Krisenteams an Schulen. Das heißt, sie brauchen Lehrer, die speziell ausgebildet werden. Wir haben dafür ein systemsichere Schule entwickelt, das heißt ein Fortbildungskonzept, die zum einen solche Warnsignale kennen, die vertrauenswürdig sind, dass auch Mitschüler hingehen und sagen, da ist was Komisches passiert im Sinne einer Krisenlösung, die auch nach außen vernetzt sind mit Polizei, mit Jugendamt und solchen Einrichtungen. Das heißt, die nicht nur solche Gewaltanzeichen, sondern auch andere Krisen von Jugendlichen kompetent angehen, aufarbeiten können, weil es gibt kein Profil von solchen Tätern, sondern es gibt Hinweise, die sehr eng beispielsweise auch mit Suizidwarnsignalen verknüpft sind, eine krisenhafte Entwicklung, die dahin münden kann. Und je früher man diese krisenhafte Entwicklung erkennt und angeht im Sinne einer Unterstützung einer Krisenlösung, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Gewalttaten an der Schule passieren.